1. Bezüglichure Anfragistes vor Teilhaft für einen Mann, kein sexuell Beziehung zu einer Frau einzugehen. 2. M. Jedoch sexuell Verfolungen zu vermeiden, sollte jeder Mann sein eigen Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. 3. Der Mann soll seine Frau die eheliche Pflicht erfüllen und in gleicher Weise soll die Frau ihrem Mann die Pflicht zukommen lassen. 4. Die Frau verfügt nicht allein über ihren Körper, sondern der Mann hat ebenfalls ein Recht darauf, und umgekehrt hat auch der Mann nicht allein über seinen Körper zu bestimmen, sondern die Frau. 5. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach gegenseitiger Vereinbarung für ein begrenzte Zeit, im euch angestort dem Gebet zu widmen, danach solltet ihr wieder zusammenkommen, damit der Satan euch aufgrund ihrer mangelnden Enthaltsamkeit nicht in Versuchung führt. 6. Dies Aussage ist als ein Erlaubnis zu verstehen, nicht als ein verbindliches Gebot. 7. ICH Word mehr wünschen, das L mention so wären y ICH, jedoch hat jeder sein spezifisch Gabe von Gott erhalten, wobei der ein bestimmt Gabe besitzt und der ander ein ander. 8. Den unverheirateten Mannen und den Witwen empfiehl ICH, in ihrem gegenwärtigen Stand zu verbleiben, so y ICH es auch Tuesday, da dies vor Teilhaft ist. 9. Sultan sie jedoch nicht in der Lage sein, sich zu enthalten, ist es ratsam zu heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als von unkontrollierbarer Leidenschaft geplagt zu werden. 10. Den Ehepaaren erteil ICH ein Anweisung, die nicht von mir, sondern vom Herrn stammt, die Frau soll sich nicht von ihrem Mann trennen. 11. Sollte sie sich denet getrennt haben, so muss sie unverheiratet bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen, gleichermaßen soll der Mann seine Frau nicht entlassen. 12. Den übrigen Gläubigen erklär ICH, dies ist mein eigen Anweisung und nicht direkt vom Herrn, wenn ein Bruder ein ungläubige Frau hat, die bereit ist, mit ihm zusammenzu leben, soll er sich nicht von ihr trennen. 13. Ebenso soll ein Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der bereit ist, mit ihr zu leben, sich nicht von ihm trennen. 14. Denn der ungläubige Mann wird durch die gläubige Frau geheiligt, und die ungläubige Frau wird durch den gläubigen Mann geheiligt, anden falls wären ihr kinder unrein, doch tatsächlich sind sie heilig. 15. Wenn sich jedoch der ungläubige Partner trennen möchte, soll die zugelassen werden. In solchen Fallen sind der Bruder oder die Schwester nicht an die Ehe gebunden, denn Gott hat an zu einem Leben in Frieden berufen. 16. Denn wie kannst du, Frau, wissen, ob du deinen Mann zur Rettung führen wirst? Oder wie kannst du, Mann, wissen, ob du deine Frau zur Rettung führen wirst? 17. Viel mehr soll jeder in der Lebenssituation verbleiben, die ihm der Herr zugewiesen hat, und in dem Stand leben, in den berufen Word, dies Anweisung gib ICH allen Gemeinden. 18. Word jemand als beschnittener berufen, soll er dies nicht verbergen, Word jemand als unbeschnittener berufen, soll er sich nicht beschneiden lassen. 19. Denn weder die Beschneidung noch die Unbeschnittenheit sind entscheidend, sondern die Einhaltung der Gebote Gottes. 20. Jeder einzeln soll in dem Leben stand verbleiben, in dem berufen Word. 21. Word ist du als Sklave berufen, so lass dich davon nicht beunruhigen, doch wenn du die Möglichkeit hast, frei zu werden, nutze dies Gelegenheit lieber. 22. Denn der Sklave, der im Herrn berufen Word, ist ein Freigelassener des Herrn, umgekehrt ist dergenige, der als Freier berufen Word, ein Sklave Christi. 23. Der zu einem hohen Preis erkauft wordet, sollt er euch nicht zu Sklaven von Menschen machen lassen. 24. Bruder, jeder soll in dem Stand, in dem berufen Word, bei Gott verbleiben. 25. Hinsichtlich der Jungfrauen habe ich kein direktes Gebot vom Herrn, ich ausser jedoch mein persönlich Einschätzung als jemand, der durch die Barmherzigkeit des Herrn vertrauenswürdig geworden ist. 26. Angesichts der gegenwärtigen Notlage bin ich der Meinung, dass es für einen Menschen vor Teilhaft ist. In seinem unverheirateten Zustand zu verbleiben. 27. Bist du an ein Frau gebunden, so strebe nicht nach Trennung, bist du jedoch ledig, so such keine Frau. 28. Wenn du jedoch heiratest, begest du kein Sunday, ebenso beget ein Jungfrau kein Sunday, wenn sie heiratet. Allerdings werden die Genigen, die heiraten, in dieser Welt Schwierigkeiten erfahren, und ich möchte euch dies ersparen. 29. Dies Abbasage ich, mein Bruder, die Verbeleiben sieht ist kurz. Von nunnen sollen die Genigen, die verheiratet sind, so leben, als hatten sie keine Frau. 30. Die Trauenden sollen so sein, als ob sie nicht trauten, die sich freuen, als ob sie sich nicht freuten, und die etwas kaufen, als ob sie es nicht besassen. 31. Die Genigen, die mit den Dingen dieser Welt umgehen, sollen dies tun, als ob sie nicht daran gebunden wären, denn die Gegenwartigerscheinungs von dieser Welt verget. 32. Ich wünschte, a wort frei von Sorgen. Ein unverheirateter Mann kommt sich die Angelegenheiten des Herrn, im Zu gefallen. 33. Ein verheirateter Mann hingegen sorgt sich weltlich Angelegenheiten, seiner Frau Zu gefallen, wodurch sein Aufmerksamkeit geteilt ist. 34. Ebenso kommt sich ein unverheiratet Frau oder ein Jungfrau die Angelegenheiten des Herrn, sowohl im Leib als auch im Geist heilig Zu sein. Ein verheiratet Frau hingegen sorgt sich weltlich Dinge, ihrem Mann zu gefallen. 35. Ich osir die zu ihrem eigenen Vorteil, nicht muck einzuschränken, sondern ein angemessen Lebensweise und ein angeteilt hingeben den Herrn zu ermöglichen. 36. Wenn jedoch jemand meint, handel angemessen gegenüber seiner Jungfrau, falls sie das Heiratsverhältnis alter erregt und sich verpflichtet fühlt, sie zu heiraten, so soll tun, was mokti, sundite nicht, und sie dürfen heiraten. 37. Wenn aber jemand in seinem Hasen fest entschlossen ist, keenen osseren Zwang verspürt, sundern seinen eigenen Willen beherrscht und sich vorgenommen hat, sein Jungfrau unverheiratet zu lassen, so handelt gut. 38. Folglich handelt dergenige richtig, der sein Jungfrau heiratet, doch dergenige, der sie nicht heiratet, handelt noch besser. 39. Ein Ehefrau ist in ihren Mann gebunden, solange diese lebt, stirbt jedoch, so ist sie frei, zu heiraten, wenn sie mokti, vorausgesetzt, dies geschieht im Herrn. 40. Meine Einschätzung nach ist sie jedoch glücklicher, wenn sie in ihrem unverheirateten Zustand verbleibt, ich bin zu dem der Überzeugung, den Geist Gottes zu besitzen.